1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die Freitagnacht. Wir sind da. Ihr seid da. Ich freue mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer, Freitemennacht, offene Sendung. Also, ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch 0800 220 5050, die kostenfreie Nummer, oder mailt domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist auch schon da und der heißt Oliver und der Oliver ist 36. Hallo Oliver. Hallo Domian. Oliver, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, als allererstes möchte ich erstmal sagen, dass es mich unheimlich freut, dass ich dich endlich mal erreichen kann. Ich sehe mir also unheimlich gerne die Sendung an. Dankeschön. Kann sich also viele Ratschläge holen und die würde ich mir ganz gerne diesmal selber mal einmal abholen. Ja. Im Groben und Ganzen geht's bei mir darum, ich habe mich also in der Familie in einer 15-Jährigen verliebt. Sie sich wohl auch in mich. In der Familie? Ist es eine Verwandte? Es ist im Prinzip meine, ja, wie soll man sagen, von meiner Schwester die angeheiratete Stieftochter. Ah ja. Mhm. Also keine Blutsverwandtschaft? Keine Blutsverwandtschaft. Nee. Mhm. Ja. Wir sind uns also näher gekommen über Weihnachten und habe das eigentlich mehr oder weniger für Spielerei alles gehalten, bis ich dann gemerkt habe, dass da wirklich das Interesse von ihr ist. Mhm. Weihnachten begann es. Weihnachten ging das so los, dass man sich also beäugelt hat. Und man ist sich näher gekommen. Was heißt das genau? Wer ist da wem näher gekommen? Also wir haben komplett mit der ganzen Familie halt zusammengesessen, so wie das eigentlich Weihnachten auch so ist. Das halten wir also ziemlich streng so bei uns. Und es ging also los, dass wir uns andauernd Blicke zugeschmissen haben und unterm Tisch halt ein bisschen rumgefüßelt haben. Und haben halt versucht, heimliche Gespräche zu führen und unterm Tisch schon rumgefüßelt, das hat sie sich getraut? Ja, sie hat halt ihren Fuß draufgehalten bei mir und hat mir so aus Spasserei, sag ich mal, Schnürsenkel aufgezogen und sowas alles. Ich hab's alles nur für Spasserei gehalten erstmal. Ja. Bis ich sie dann halt irgendwann zur Rede stellen wollte und gesagt habe, in der Familie ist sowas halt ein Wagnis und ich würde gerne wissen, was da hinter steckt. Bis sie mir dann halt gesagt hat, dass sie sich sehr, sehr angezogen fühlt von mir. Mhm. Ja, und ich natürlich dementsprechend erstmal darauf reagiert habe. Ich habe ja auch gerade schon in der Redaktion gesagt, dass das also schon mal bei uns in der Familie der Fall war, dass das also schon mal genau so passiert ist. Und ja, wie hast du reagiert? Als allererstes war ich erstmal relativ platt und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich also auch ein Auge zwar auf sie geworfen habe. Ich wollte gerade sagen, entschuldige, wenn ich unterbreche, ich glaube nicht, dass du ganz platt warst. Ich glaube, wenn man als 36-jähriger Mann sich auf so Spielereien einlässt, weiß man schon, mit was man da spielt. Das ist nicht einfach so etwas, wo man dann hinterher aus allen Wolken fällt. Ja, ich meine, es ist ja kein Spiel geworden, draus geworden. Also sie hat mir eindeutig und ganz deutlich auch gesagt, dass sie wirklich mich wirklich mag und mich gerne sehen möchte. Es ging im Prinzip einfach erstmal nur um Sehen. Mhm. Dass sie halt Kontakt zu mir haben möchte, sich mit mir unterhalten möchte und mir einfach nah sein möchte. Mhm. So, wie hast du darauf reagiert? Wie ist deine Haltung bisher? Naja, das Problem ist, ich habe erstmal meine Schwester zu Rate gezogen, ohne dass sie das wusste. Habe also da auch erstmal ein bisschen nachgefragt. Wie gesagt, unsere Familie war da so ein bisschen vorbestraft in diese Sache. Wollte natürlich da nicht irgendwie in irgendwas reinstürzen. Und mir wurde einfach nur gesagt, mein Gott, wenn es dir doch gut tut, du bist 2 Jahre lang alleine, du hast viel durchgemacht, du hast viel mit Frauen mitgemacht. Wenn es dir gut tut, mach es doch. Und sagte man zu dir? Gut dabei. Das kam von ihr, ja. Sagt die Schwester? Das sagte meine Schwester, ja. Jetzt muss ich mal fragen, die Schwester, in welchem Verhältnis steht die Schwester jetzt zu diesem 15-jährigen Mädchen? Das ist die Stieftochter. Die Stieftochter, achso. Ja. Mhm. Die Schwester hat gesagt, wenn es dir gut tut, dann mach es doch. Ja. Finde ich einen sehr fatalen Ratschlag. Es geht nicht in erster Linie darum, was dir gut tut, sondern auch vor allen Dingen, was diesem sehr jungen Mädchen gut tut. Finde ich, ist das erste wichtige Kriterium, nicht du als 36-jähriger Mann. Darum geht es halt. Sie hat sich ihrem Vater auch anvertraut, sprich also dem Mann von meiner Schwester. Ja. Und hat ihm also auch deutlich gesagt, dass sie sich in meiner Nähe einfach nur wohlfühlen würde. Mhm. Um mehr ging es auch im Prinzip am Anfang überhaupt gar nicht. Wir haben gar nicht weiter darüber nachgedacht. Wie ist denn der Stand der Dinge nun jetzt? Wir haben gerade von Weihnachten, von den Anfängen gesprochen. Wie ist es jetzt? Wir haben uns also eine ganze Zeit lang heimlich getroffen. Sprich, ich habe sie also von der Schule abgeholt. Wir haben uns unterhalten, sehr viel unterhalten. Du bist also auf das Spielchen eingegangen? Ich bin, ja, auf dieses Spielchen kann man es nicht direkt sagen. Naja. Also. Du bist auf die Sache eingegangen, sagen wir es mal neutral. Genau. Um einfach auch zu erfahren, wie ich das Ganze einzuschätzen habe. Ja, und dafür muss man das eigentlich nicht dann so machen, aber egal. Wie lief es dann weiter? Wir haben uns also, wie gesagt, zwei, dreimal habe ich sie von der Schule abgeholt, um einfach mehr zu erfahren, was wirklich dahinter stecken würde. Und dann habe ich auch von mir aus gesagt, dass das für mich überhaupt gar nicht in Frage kommen würde. Und dass sie doch erstmal irgendwie zu sehen möchte, dass sie ihre Schule und alles Weitere, was wichtig für ihr Leben ist, erstmal alles in geregelte Bahnen bekommt. Ist das der Stand der Dinge heute? Ja, das ist auch Stand der Dinge heute. Ja. Allerdings muss ich dazu sagen, sie hatte mich vor einer Woche angeschrieben, ob das wirklich so alles mein Ernst ist und ob ich das wirklich alles selber auch so will. Und dass ich ihr eben unheimlich fehlen würde. Und daraufhin habe ich sie halt heute nochmal abgeholt. Hab mich nochmal mit ihrem ruhigen und vernünftigen darüber unterhalten. Und sie hat mir halt nochmal ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie mir, also ich würde ihr unglaublich fehlen. Sie hätte keinen im Prinzip im Moment großartig als Ansprechpartner und wüsste selber nicht, was sie tun sollte. Ist denn sexuell irgendwas gelaufen zwischen Nein. euch? Gar nichts? Nein. Zärtlichkeiten? Wir haben uns im Arm gehabt hier, ja. Und wie gesagt, das Ganze ist auch schon einmal bei uns in der Familie gewesen. Ja, du erwähnst das jetzt zum dritten Mal. Wer hat da mit wem was angefangen damals? Das ging um die Schwester, um die Tochter meiner Schwester, die Älteste. Das ist jetzt, wie gesagt, 2,5 Jahre her. Zu dem Zeitpunkt war sie noch 15. Und wer war da, der Ältere? Der Cousin von ihrem jetzigen Mann. Ach so. Und der war auch in deinem Alter ungefähr? Der war noch ein Jahr älter sogar, ja. Und wie ist die Sache ausgegangen? Sie sind heute noch zusammen. Ah ja. Und es wurde auch akzeptiert, es wurde mehr oder weniger weggesehen von meiner ganzen Familie. Ich bin der Einzige gewesen, der auch wirklich 2,5 Jahre Randale dagegen geschlagen hat, wie sowas passieren kann und so. Ach, du hast dagegen Randale geschlagen? Ja. Warum? Ich bin wirklich der Letzte gewesen, der über sowas hätte nachdenken können, weil für mich sowas komplett wirklich außer Frage gestanden hat. Also ich halte es eigentlich für mich so, dass ich für mich gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht unter, ich sag mal, 26, 28 Jahre ist eigentlich so. Aber du hast natürlich jetzt schon einige Wochen und Monate mit dem Feuer gespielt. Jede, das beschäftigt mich. Ja, auch jede Auseinandersetzung, jedes Treffen mit dem Mädchen setzt natürlich Gefühle wiederum in ihr frei. Wenn man sich sehr schnell und ganz klar zurückzieht, ist das weniger schmerzlich dann auch für die andere Seite. Findest du sie denn süß und attraktiv? Ja. Was empfindest du denn für sie? Gut, ich meine, wie gesagt, ich habe also, wo ich sie kennengelernt habe, ein Auge zwar auf sie geworfen, habe mir aber immer gedacht, mein Gott, das darf für dich nicht in Frage kommen und warte zumindest erstmal, bis dieses Mädchen irgendwo ihren Lebensweg gegangen ist, bis er erstmal 18 ist und so weiter. Ja. Was empfindest du denn für sie? Ich mag sie sehr, also ich mag sie unheimlich. Wenn sie da ist, fühle ich mich unglaublich toll und unheimlich gut und unheimlich wohl in ihrer Nähe. Ja, weil sie dich wahrscheinlich auch anhimmelt. Nein, es ist kein Anhimmel, nein. Also ja, aber das Gefälle ist ja schon klar, du bist ein 36-jähriger erfahrener Mann und siehst mal gerade noch mitten in der Pubertät oder mal vielleicht bald fertig. Da ist natürlich schon, das ist ja keine gleiche Ebene. Das ist das, was mich vor mir selber schockt irgendwo, dass ich überhaupt mir Gedanken darüber mache. Zudem rein rechtlich, das ja auch noch eine heikle Sache ist mit 15 Jahren. Ja, das ist eben das Problem. Kommt ja auch meine hinzu. Eigene Familie hat sich da erkundigt, wie es bei meiner Nichte aussehen würde. Ja. Und alle haben sie gesagt, naja, wir müssen es dulden, sie wird ja bald 16 und wir können ihr nichts verbieten. Ja. Und jetzt ausgerechnet, wo diese Situation bei mir eingetreten ist, da heißt es, wie kannst du nur und du bist die ganze Zeit dagegen gewesen. Das ist natürlich schon bizarr, wenn du dagegen damals gewittert hast und gewettert hast und jetzt gerätst du in eine gleiche Lage. Ich habe den Mann dermaßen ausgeschimpft und habe ihn dahingestellt als das Allerletzte und wie gesagt, ich hätte nie darüber nachgedacht, dass mir das selber passieren könnte, weil für mich das komplett abwegig gewesen wäre, wirklich. Was spricht denn jetzt dagegen, wenn du sagen würdest, okay, ich bin da vielleicht auf eine, habe mich da in gewisser Weise auf ein abenteuerliches Verhalten eingelassen, aber ich ziehe mich jetzt wirklich komplett zurück. Was spricht dagegen? Dass es halt erstens die Familie ist, das heißt, wir würden uns überhaupt eigentlich gar nicht aus dem Weg gehen können. Und das Zweite ist, dass wir einfach nicht abstreiten können, dass wir uns zueinander gezogen fühlen. Hm. Beide. Hm. Aber du bist nicht in sie verliebt. Es ist, denke ich mal, wenn ich es zulassen würde, wäre es ein Verliebtsein. Ja, ich versuche mich gegen alles dagegen zu wehren, ja. Heikel, heikel. Heikel, heikel. Ihr Vater, was sagt der? Du hast gerade von ihm gesprochen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Ja. Das gehabt muss ich jetzt wirklich betonen, weil mir das selber sehr, sehr weh tut alles. Das heißt, er ist eigentlich ein sehr guter Freund für mich gewesen in der Zeit, wo er also meine eigene Schwester kennengelernt hat, bevor sie also geheiratet haben. Sie haben im Januar geheiratet. Es war ein sehr guter Freund für mich. Ist es eigentlich auch immer noch. Ich bin eigentlich der Letzte, der ihm wehtun würde. Ja. Er hat mir auch sein Fühlen zum Ausdruck gebracht. Ich kann das auch komplett nachvollziehen, weil es mir genauso gegangen ist, wie es mit meiner Nichte war. Also, er hat sich der Magen umgedreht innerlich und ich habe gesagt, das darf nicht sein, sowas. Und ihm dreht sich auch der Magen rum? Ihm passiert natürlich selbstverständlich das Gleiche, ja. Mhm. Nur, dass ich ihm hätte das eigentlich gerne offen stehen lassen, dass ich gesagt hätte, okay, es ist zwar so, aber ich würde mich niemals mit ihr irgendwie heimlich treffen oder dass wir intim werden würden oder sonst irgendwas. Ein Versprechen hast du ja schon gebrochen, ja. Du hast dich ja schon heimlich. Es kam einfach nicht mehr dazu, weil der Kontakt komplett abgebrochen ist. Wir haben uns also in der kompletten Familie komplett zerstritten, weil eigentlich keiner sehen möchte, ausgerechnet, dass es mir passiert ist, der die ganze Zeit dagegen gewettert hat, dass es ja eigentlich schon einmal passiert ist. Wie kann dir das passieren, heißt es die ganze Zeit jetzt in meiner Familie? Ja, ich glaube ja auch, um nochmal kurz auf die Anfänge zurückzukommen, dass du deinen gehörigen Part mitgespielt hast, dass es nicht alleine von ihr ausgegangen ist. Allein diese Tändelei unterm Tisch hättest du nicht mitmachen müssen. Du hättest da dich klar verhalten können und dann hätte das Mädel auch nichts gemacht. Aber du hast dich auf das Spielchen schon eingelassen und das war schon der erste Schritt. Für mich war es eigentlich im Prinzip kein Spielchen, weil, wie gesagt, mir eigentlich von meiner Schwester gesagt wurde, dass das Mädchen selber an sich eine sehr, sehr böse Enttäuschung hinter sich hatte. Das ist wohl 3-4 Monate vorher gewesen. Ja, gut. Und dass es ihr einfach nur gut tun würde, dass sie jemanden hat, mit dem sie einfach mal reden kann, ja, und ein bisschen anwendeln kann. Aber reden ist nicht unterm Tisch die Füße aufeinander stellen. Naja. Ja, gut. Das haben aber alle mitbekommen über Weihnachten und Neujahr. Also alle haben hingeguckt. Alle haben auch irgendwo mehr oder weniger so ein bisschen was dazu gegrinst, sich. Ja? Ich will alle haben einfach gedacht, ne, Oliver, passiert das nicht, das wird dem nicht passieren. Ich kann dir, deshalb hast du mich ja auch angerufen, ich kann dir nur eine ganz subjektive Einschätzung sagen. Meine Meinung, wenn du mich jetzt als Freund oder als Bekannten fragen würdest, finde ich immer noch, dass du die Finger davon lassen solltest. Finde ich. Ich finde, das Gefälle ist zu groß. Du bist nah an 40, sie ist gerade aus der Pubertät raus. Finde ich zu groß. Nichts gegen Altersunterschiede in der Liebe, aber ich habe dabei ein ungutes Gefühl. Zudem ich auch nochmal die rein juristische Situation dir vor Augen führen möchte. Das ist eben heikel in dem Alter, solange sie nicht 16 ist. Solange nicht alle mit einverstanden sind und... Es würde nichts Sexuelles laufen, um Gottes Willen nicht. Also das möchte ich jetzt von vornherein erstmal einmal klarstellen. Mhm. Also wenn, ich habe von vornherein auch das so meiner Familie erklärt, dass es eigentlich in erster Linie nur darum geht, dass man sich wenigstens sieht, dass man nur den Kontakt hat und von mir aus sogar auch vor den Eltern, damit die das mitbekommen. Gut, aber das manifestiert ja nur die Situation und macht das Ganze nur noch komplizierter und letztendlich verfestigt es auch eure Beziehung. Dieses nur sehen und erstmal nur Freunde sein, aber letztendlich brennt es doch dann auf beiden Seiten. Aufgrund dessen habe ich eben den Kontakt zu meinem jetzigen Schwager und zu meiner Schwester komplett abgebrochen, weil ich einfach nicht mehr weiß, wie ich mich verhalten soll. Ich würde sie ständig ja da sehen. Mhm. Ja, klar. Ja. Und ich meine, mir fällt es selber schwer zu sagen, aber insofern trifft das Argument auch nicht, wenn ich dir sage, wenn du den Kontakt mit dem Mädchen komplett abbrechen würdest, wäre die Situation genauso verkantet, wie sie jetzt schwierig ist. Ja, wie gesagt, ich warte eigentlich darauf, dass Ihr Vater hier hinkommt, weil wir konnten eigentlich immer offen und ehrlich sprechen und ich eigentlich die ganze Zeit nach einem vernünftigen Gespräch mit ihm oder auf dieses Gespräch gewartet habe. Was soll er dir sagen? Er hat dir doch schon signalisiert, wie er denkt und was er... Nein, er selber nicht. Das ist das Problem. Er traut sich überhaupt gar nichts zu sagen, weil er eben frisch bei uns in der Familie ist. Okay, aber du weißt ja um seine... genau das Gleiche ja auch schon mal passiert ist und alle weggeguckt haben. Okay, aber wie du mir gerade gesagt hast, weißt du ja, wie er empfindet von jemand anderem. Ja, ich kann es natürlich auch selber nachempfinden, ja, natürlich. So. Also da würde ich jetzt auch nicht auf das Gespräch von dem Vater warten. Das ist deine Sache, dass du musst es für dich entscheiden, was du willst. Du musst ja aktiv sein und nicht reagieren. Wie gesagt, ich habe vor 7 Wochen den Kontakt hier zu ihr abgebrochen. Ja, aber du hast wieder angefangen. Du hast ja wieder angefangen. Aufgrund dessen, dass sie halt irgendwo nachgefragt hat, ob das wirklich alles so gewollt ist. Ja, dann musst du sagen, ja, es ist so gewollt. Das habe ich ja auch heute so zum Ausdruck gebracht. Ja, aber du hast dich wieder mit ihr getroffen und schon wieder sind neue Wunden aufgerissen. Ja, es täte ihr halt irgendwo schon weh, auch ja, dann wenn tut es ihr so weh. Viel gewesen ist. Ja gut, dann das ist halt, dann muss sie da durch. Oliver, mir rennt jetzt die Zeit ein bisschen weg. Mhm. Ich glaube, dass in der Haltung du kapiert hast, was ich denke. Ja, natürlich. Das ist ja das, was ich mir im Prinzip wirklich von jedem eigentlich so anhöre. Klar. Ja, ja. So. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Du kannst dich von mir erwarten zu sagen, aber super, zieh's durch. Das hast du wahrscheinlich auch gar nicht erwartet. Ich finde das generell in so einer Konstellation, wie du es jetzt beschrieben hast, finde ich das fragwürdig. Bis hin manchmal zu sehr schlimm. Aber du gehst da verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll mit um, das habe ich ja schon verstanden. Aber dennoch. Weil genug kaputt gegangen ist schon in der Familie. Genau, Nicht möchte, dass es ganz natürlich alles vorbei ist. Ne? Jetzt muss ich mich leider von dir verabschieden, weil wir schon uns sehr lange unterhalten. Ja. Und die Entscheidung liegt natürlich in deiner Hand. Die richtige. Und ich wünsche, dass du die richtige Entscheidung triffst. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Ich werde mir meine Gedanken drüber machen. Alles Gute, Oliver. Dankeschön. Auf Wiederhören. Genau. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Natascha. Natascha ist 39. Hallo. Hallo, Domian. Ja, Natascha. Zuerst super, dass ich dich erreicht habe. Deine Wohnung ist ja klasse, gell? Dankeschön. Ja, so. Mein Problem ist was, ich glaube, ich habe ja ein Alkoholproblem. Warum glaubst du das? Tja, warum? Wie viel trinkst du immer, denn? Ne? Also jedes Mal, wenn ein Problem kommt oder so, dann bin ich psychisch unstabil und dann greife ich natürlich zur Flasche. Wie oft greifst du denn so in der Woche zur Flasche? Also sag mal so, schlimm ist geworden seit 6 Wochen, so ungefähr. Ja. Habe ich Probleme mit meinen Beziehungen und natürlich in der Familie mit meiner Mutter und dann... Ja. Ja, ansonsten, früher war ja so, ich habe immer 3 oder 4 Flaschen Bier pro Abend getrunken. Also. Früher? Ja. Und jetzt seit 6 Wochen? Seit 6 Wochen, also ab und zu mal, sag mal so, öfters über Tag auch noch. Auch noch. Also kommen so einige Fläschchen dann am Tag zusammen? Ja, ja. Heute auch schon? Ja. Ja. Wann das letzte Fläschchen getrunken? 4 Bier habe ich bis jetzt. 4 Bier. Also über Tag habe ich ja gar nicht, muss ich sagen, ich habe ja auch geschlafen. Ja. Aber, ja. Du hast gesagt, seit 6 Wochen ist es schlimmer, aber davor hast du dir auch schon die entsprechenden Flaschen reingezogen. Davor auch schon, aber... Wie lange nicht so extrem wie jetzt. Okay, wie lange insgesamt versuchst du denn schon so deine Probleme mit Alkohol zu bewältigen? Wie viele Jahre geht das denn schon so? Sag mal, so angefangen hat, ja, gut, im Jahre 2000, also vor 10 Jahren, dann seit mein Vater gestorben ist und so weiter, aber ich habe ja getrunken vielleicht einmal in Woche oder einmal in 2 Wochen, 1, 2 Tage und dann, war ja Schluss, ne? Ja. So Quartaltrinker nennt sich das, ja, ne? Ja. Gut, seit ich meinen Freund kennengelernt habe, ne, seit 2,5 Jahren, gut, muss ich sagen, der trinkt auch am Abend, ne? Mhm. Der braucht auch seine 4, 5 Bier, gut, dann haben wir zusammen immer unsere Bier am Abend getrunken und Und so ging es dann weiter. Schlimmer geworden, ne? Also. Wenn man die Sorge hat, dass man in eine Abhängigkeit gerät oder vielleicht schon drin hängt, hast du mal getestet, ob du noch einfach so ohne Bier auch auskommen kannst? Das ist ja passiert vor 7 Wochen oder so. Also war ich ja daheim, also ich habe ja meine Eltern besucht, ne, dann brauche ich ja gar kein Bier, dann ist klar, ne, da möchte ich auch nicht, dass sie wissen, dass ich ein Alkoholproblem habe. Mhm. Aber ja gut, meistens, wenn ich wieder hier bin, dann... Dann gelingt das nicht. Ja, ja. Mhm. Was sind denn die Hauptprobleme, mit denen du dich im Moment rumschlägst? Naja, also Partnerschaftsprobleme, ne, weil ja. Ich habe das Gefühl, der Alkohol steht zwischen uns. Ja, weil er auch trinkt? Weil er auch trinkt, mhm. Ganz genau. Mhm. Und ja, bis vor ein paar Wochen, ne, hat er immer bei mir geschlafen oder ich bei ihm, wie auch immer, ne, mhm. Aber seitdem zieht er sich irgendwie zurück, weil der meint, ja, wir können miteinander nicht trinken, gell? Ihr könnt nicht miteinander trinken, glaubt? Nee, weil dann gab's Zoff und Warum gibt es Zoff, wenn ihr miteinander trinkt? Ja, wenn wir beide trinken, dann gab es Streit und ach so, in dem Moment, wo ihr beide... Ein aggressiver Typ, muss ich zugeben. Ich verstehe, du bist aggressiv? Ja, ja. Ich, also meistens ich. Ne? Von dir geht's dann aus? Ja. Also je mehr ihr trinkt, desto mehr habt ihr euch dann in den Haaren und dann kann man auch gar nicht groß zusammen... Das ist das. Und ich zweifle mittlerweile an der Beziehung, weil... ich hätte auch von ihm erwartet, ne, dass er auch ein einziges Mal sagt, okay, ich gehe heute nüchtern ins Bett, aber bleibst du bitte auch nüchtern. So. Mhm, ne? Redet ihr denn auch zusammen darüber, dass ihr ein Problem mit Alkohol habt? Ja, ja, ja. Und sagt er von sich aus auch, ich habe ein Alkoholproblem? Der meint ja, der hat noch im Griff, meint er. Also, dann bist du ja schon einen Schritt weiter. Ja, ja. Ja. So. Also ich meine, über Tag trinkt er gar nicht, ne? Natürlich muss er ja auch arbeiten und so weiter, aber... Aber abends. Ja, aber immer am Abend. Also wir sind zusammen seit 2,5 Jahren und ich habe ihn noch nie erlebt, dass er nüchtern im Bett... Das ist ja bedenklich. Das ist dann wirklich fast... Also ich habe ihn noch nie erlebt. Fast schon dramatisch. Mal habe ich früher mal Pause gemacht. Ich habe mir gedacht, ja okay, heute brauche ich nicht oder möchte ich nicht und wie auch immer, aber... Natascha, hast du gezielt schon etwas unternommen? Bist du mal... Ich habe mal versucht, ne, vor 1-2 Monaten und so weiter, man läuft irgendwie von Pontius und Pilatus so, zu sagen, also alle Psychiater sind irgendwie belegt und man kriegt den Termin nach ein paar Monaten und so weiter und Aber mehr hast du noch nicht gemacht? Nee. Hat er da, ich habe es gar nicht richtig verstanden, hat er da mitgemacht? Der meint, der braucht ja keine Therapie, der hat das in Griff. Okay. Es geht ja eher um mich. Also ich finde, dass du etwas für dich unternehmen sollst. Ja, genau. So, und vor allen Dingen ganz schnell. Ja. Dass du von dir aus sagst, ich habe ein Alkoholproblem, ist schon mal ein großer Fortschritt. Die meisten, viele Alkoholiker, so wie dein Freund auch, sagen, ja, nee, ich habe das im Griff. Ja, der hat ja in Griff und der wäre ja kein Alkoholiker. Ist nicht so schlimm, genau. Und wenn er am Abend... seine 4-5 Bier trinken, manchmal sind auch 6 und so weiter. So, ne? Genau. Ist so, das sagt Ordnung, ihr, ne? Aber sagen dir die anonymen Alkoholiker etwas? Ja, ja. So, das wäre, das wäre schon die erste Anlaufstelle für dich. Mhm. Wo und wie du an die Leute rankommst, werden wir dir jetzt gleich im Hintergrund sagen. Darüber hinaus fände ich es auch nicht schlecht, wenn du gezielt dir professionelle Hilfe suchen würdest. Ja, ja, ja. Das habe ich schon mal, Dienstag bin ich bei meinem Hausarzt und dann wird er mich wahrscheinlich weiterleiten. Ja, weiß dein Hausarzt um dein Problem? Bitte? Weiß der Hausarzt von dem Problem? Ja, natürlich. Der weiß das. Ja. Ja, aber dann sieht das schon mal ganz gut aus. Du erkennst es an, dass du erkrankt bist und du willst auch... Das ist doch klar, ich sehe das, also vor ein paar Jahren war irgendwie anders, bin ich immer rausgegangen und... Ja. Ich habe mich mehr um mich gekümmert, ne? Und jetzt isoliere ich mich irgendwie. Also manchmal 3 Tage gehe ich gar nicht raus von der Wohnung. Ja. Und, also alles gute Voraussetzungen, dass du das alles so einsiehst und vor allen Dingen dir auch Hilfe holen möchtest und bereit bist, dich auch auf Hilfe einzulassen. Ja, da kann ich dich nur ermutigen, das auch dann konsequent durchzuziehen. Das große Problem ist natürlich auch deine Beziehung. Das ist die Problem. So, weil ich glaube, auch und dann, ich glaube, dass du auf Dauer nicht mit... Wenn du vom Alkohol wegkommen möchtest, kannst du nicht mit einem Alkoholiker zusammen sein. Das geht nicht. Das ist die Problem. Das geht nicht. Dann weil also die Beziehung und ab und zu mal, möchte ich schon Schluss machen, aber die Problem ist dann habe ich Angst, alleine zu sein und... Ja, aber wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, wenn er nicht auch die Notbremse zieht, wird es darauf hinauslaufen. Sonst wird er dich immer wieder mit reinziehen und immer wieder mit runterholen. Das ist die Problem. Das ist das Problem, genau. Ja. Genau. Das kann, ist natürlich auch ideal, dann in einer therapeutischen Behandlung zu besprechen und sich da auch so ein bisschen Rückhalt zu kriegen, zu holen für die ganze Angelegenheit. Du musst etwas unternehmen und du musst auch bereit sein, dann gewisse Risiken in Kauf zu nehmen oder einzugehen, die zum Beispiel sein könnten, dass du dich von deinem Partner trennst. Und wäre vielleicht besser, ja, ich zweifle auch seit ein paar Wochen und so weiter, weil ich denke mir immer, der tut mir ja nicht mehr gut, aber wie gesagt, ich habe Angst, ne, in dem Moment, der nicht mehr da ist, dass ich weiter trinke und... Ja, deswegen muss das alles parallel eingefädelt werden. Ja. Natascha, jetzt bitte ich dich aufzulegen, wir rufen dich zurück. Alles klar. Dann bekommst du von uns noch eine Information an die Hand und ich sag zu dir nur, mach es und zieh es durch und wünsche dir alles Gute und viel Glück. Ich danke dir. Noch was, kriege ich vielleicht ein Autogramm? Sehr gerne. Dann sagst du meiner Psychologin deine Anschrift. Also, okay, mach so weiter. Tschüss. Deine Sendung ist super. Gell? Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt, hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen und 1 Festival, dann meldet euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Immer wieder gerne der Hinweis dazu gesagt, bitte mit eurer Telefonnummer und bitte die Mails nicht zu lang verfassen. Dann geht es schneller hier im Hintergrund. Hier ist Mel. Mel ist 28. Ja, hallo Domian. Hallo Mel, um was geht's? Missbrauch. Du bist betroffen. Ich bin betroffen, ja. Ja. Wann hat dieser Missbrauch stattgefunden, Mel? Ja, vor 18 Jahren. Da warst du 10. Ich bin jetzt auch, ja genau, ich bin jetzt auch ein bisschen sehr aufgeregt. Ja. Hast du noch nicht oft darüber gesprochen? Nein, gar nicht. Gar nicht? Also nicht oft. Nicht oft. Wer hat es dir angetan damals? Mein Vater. Dein leiblicher Vater? Ja. Magst du mal ein bisschen erzählen? Also ich war 10. Meine Mutter war damals beim Einkauf. Und wir hatten ein Mietshaus. Wir lebten in einem Mietshaus. Ja. Wir hatten einen Garten und da ist meine Mutter dann immer raus und zum Einkauf gegangen. Ja. Und mein Vater kam aus der Dusche, ging ins Wohnzimmer, hat sich einen Pornofilm eingelegt. Und mich dann irgendwann gerufen. Und ich sollte halt das machen, was die Frau in dem Pornofilm macht, ihn dann halt oral befriedigen. Das habe ich dann auch getan, weil ich große Angst vor meinem Vater habe. Seitdem wir damals umgezogen sind, hat er sich sehr verändert. Er ist sehr aggressiv geworden. Er hat meine Mutter geschlagen. Und hat er dich auch geschlagen früher als Kind, als kleines Kind? Als ganz kleines, also wo ich 10 war, ja. Bist du das einzige Kind der Eltern? Nein. Ich habe noch 2 Halbschwestern. Sind die älter oder jünger? Die sind älter. Sind älter. Hat er mit denen das auch gemacht? Mit meiner zweitältesten Schwester, die ist 30. Und da gab es damals eine Situation, als wir Kinder waren, da konnten wir im Korridor reinschauen von unserem Kinderzimmer im Spiegel und der führte so ins Wohnzimmer und da hat er sich dann unter dem Handtuch einen runtergeholt, ja. Und letztes Jahr im Mai kam, September kam meine Schwester zu mir und hat gesagt, unser Vater hat mich im Mai vergewaltigt, ich weiß, dir ist das damals auch passiert. Siehst du mit, machst du eine Anzeige? Und dann habe ich gesagt, natürlich. Was du uns gerade erzählt hast, da als er aus der Dusche kam und du musstest ihn oral befriedigen. Ja. War das der einzige Vorfall? Ist es dann sehr oft noch vor oder öfter vorgekommen? Es ist noch 4-5 Mal vorgekommen, dass er mich missbraucht hat und einmal dann mit 13 richtig vergewaltigt. Und wie oft hat er das mit deiner Schwester gemacht? Also früher, das weiß ich jetzt nicht, das ist nicht so rausgekommen bei ihr. Ja, und die Vergewaltigung von ihr letztes Jahr stimmt aber nicht. Ach, Die Vergewaltigung sollte im letzten Jahr stattgefunden haben. Bei ihr, genau. Das hatte ich gerade gar nicht richtig verstanden. Letztes Jahr im Mai. Letztes Jahr im Mai, genau. Das stimmt aber nicht. Es ist rausgekommen, dass es nicht stimmt. Sie hat ihn angeblich angemacht und hat auf seinen Schoß gesessen. Sie haben viel Alkohol zusammen getrunken. Und warum macht sie das und warum sagt sie das dann? Ich weiß es nicht. Sie ist krank, Schizophrenie. Okay, lass uns über dich reden. Die Schwester hat dann gesagt, sie will euren Vater anzeigen. Genau. Und du hast gesagt, ja, ich mache mit. Ja. Ist es dann zu einer Anzeige gekommen? Es ist zu einer Anzeige gekommen, meine Schwester und meine Anzeige. Ihre Anzeige wurde eingestellt. Und ja, meins läuft praktisch noch und ich warte immer noch auf die Verhandlung. Es kann aber 3-4 Jahre dauern. Ja. Damals, in der Zeit, als er dir das angetan hat, hat er dir gedroht, wenn du irgendjemandem etwas sagst, dass dann etwas Schlimmes passiert oder dass er dir wehtun würde oder dergleichen etwas? Ja, es ist damals fast rausgekommen. Meine Mutter kam vom Einkauf wieder, ist hinten über den Hof gekommen. Auf einmal war die Hoftür abgeschlossen und sie musste am Fenster klopfen. Und das hat natürlich die Unterbrechung gegeben und er hat gesagt, sofort geh in dein Zimmer und wehe, du sagst was. Und du hattest so Angst vor ihm, dass du dann auch nichts gesagt hast? Nein. Du hast dich deiner Mutter nicht anvertraut? Wo die Scheidung war, habe ich mich dann ein Jahr später anvertraut meiner Mutter, es ihr gesagt, aber die hat mir nicht geglaubt. Und wie alt warst du, als die Eltern sich haben scheiden lassen? 12. Und da hat die Mutter dir nicht geglaubt? Nein, sie ist Alkoholikerin und sie wurde auch oft von ihm geschlagen. Ich habe als Kind mitbekommen, dass sie Sex machen musste, obwohl sie das auch nicht wollte. Und wie hast du das denn damals als Kind empfunden, wenn dir so etwas Schlimmes angetan wurde und dann vertraust du dich deiner Mutter an und die sagt, das stimmt nicht, das denkst du dir aus. Wie hast du das als Kind aufgenommen? Es war schrecklich für mich, sehr schrecklich. Es ist dann irgendwann zu meinem Vater durchgedrungen. Der kam dann auch und ich habe von hinten der hat mich vom Stuhl gehauen, hat mich gepackt, an eine Wand gedrückt, mich gewürgt und was erzählst du für eine Scheiße über mich? Und da war noch mehr Angst dann da. Und danach ist das wahrscheinlich dann nochmal passiert. Einmal, das war die Vergewaltigung dann, ja. Wie steht denn deine Mutter, ich gehe davon aus, dass deine Mutter noch lebt? Ja, die lebt. Wie steht sie denn heute jetzt zu der Anzeige gegen deinen Vater? Ja, sie kann es nicht fassen. Glaubt sie dir denn heute? Ja, jetzt ja, mittlerweile ja. Hat dein Vater sich sonst auch noch etwas zu Schulden kommen lassen an anderen Kindern oder Jugendlichen? Ist dir etwas bekannt? Ja, ich habe damals, wo die Scheidung war und die getrennt waren, hat er eine Frau kennengelernt mit zwei Mädchen. Also die zwei Mädchen hatte und ich habe auf die Mädchen oft aufgepasst, weil, ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss auf die Mädchen aufpassen. Und da ist es dann auch passiert und es wurde damals Anzeige erstattet von dem Vater von den Mädchen und es wurde auch eingestellt und jetzt wird alles aufgerollt neu. Und jetzt sitzt er für diese beiden Mädchen schon mal 3 Jahre und 9 Monate in Haft. Ach so, er sitzt schon in Haft im Moment. Ja. Ah ja. Und deine Geschichte, wie du gerade gesagt hast, dass die ganze Sache läuft und das kann sich noch eine Weile hinziehen. Genau, der läuft ja für die Justiz nicht weg und meine Geschichte kann dann halt warten. Wie ist denn das für dich jetzt? Ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn man Missbrauchsopfer ist. Und wenn es dann vor Gericht kommt, man wird dann von so vielen Leuten befragt und muss genau im Detail Auskunft geben. Man muss alles nochmal auf den Tisch legen, was damals passiert ist. Wie ist das für dich? Der Gedanke, den habe ich oft. Das ist sehr schwer. Ich habe ja bei der Polizei damals letztes Jahr die Aussage gemacht. Das ging über 3 Stunden und ich war fertig mit den Nerven. Hast du denn einen psychologischen Beistand oder machst du das alles so für dich und ganz alleine? Ich hab eine Therapie momentan, einmal die Woche und ich habe eine wundervolle Partnerin. Ah ja. Aber natürlich leidet auch die Beziehung darunter. Mhm. Könnte mir vorstellen, dass dann natürlich die Therapie auch so ein Stabilisationsfaktor ist in der ganzen Sache, dass du dir da auch die Kraft holst für die ganzen Abläufe. Das habe ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Domian, das habe ich gedacht, dass mir das sehr hilft, aber ich muss ganz ehrlich sagen, einmal die Woche jetzt, diesen Gedanken halt damit zu leben mein ganzes Leben läuft im Moment, ich bin in so einem Loch, ich möchte da überhaupt nicht mehr raus, ne? Du willst mir sagen, dass diese Therapie zu wenig ist, zu selten stattfindet? Ja. Ist denn die Frau oder der Mann, mit dem du das machst, hast du denn da ein Vertrauensverhältnis? Sehr gut. Ich habe damals schon mal Therapie bei ihr gemacht wegen Alkoholkonsum. Und sie hilft mir schon, das ist nicht die Frage, aber das ist... Aber es ist zu wenig Moment. Und vor allen Dingen jetzt in der jetzigen Zeit, wo alles so aufgewühlt ist und du dich so sehr damit beschäftigst. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das zu wenig ist. Und deine Partnerin, die kann das natürlich auch alles nicht so auffangen. Das ist Bitte? Natürlich nicht. Mhm. Mhm. Gibt es denn, hast du mit deiner Psychologin darüber gesprochen, vielleicht noch irgendwelche andere Möglichkeiten, dass man so flankierenden Schutz dir geben kann, dass da jemand anders noch einspringt? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Habe ich leider noch nicht drüber gesprochen, weil im Moment kann ich mich schwer öffnen auch, was das betrifft. Ja. Können wir gleich im Hintergrund natürlich auch nochmal nachdenken, was man da noch parallel machen kann. Gerade vor allen Dingen, wenn ein Strafverfahren läuft, ist das natürlich für die Opfer... Das kann ich mir schon vorstellen, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Hölle. Das ist schön. Wie kam es, Mel, dass du von dir aus nicht früher Anzeige erstattet hast? Ja, wie es dazu kam. Ich habe es damals meiner Mutter erzählt und ich meine Mutter normalerweise, ich habe auch zwei Kinder und wenn meine Kinder zu mir kommen würden, ich würde ihnen sofort glauben. Und meine Mutter hat mir nicht geglaubt und seitdem habe ich irgendwie versucht, damit zu leben. Ich habe es verdrängt, natürlich jahrelang. Ich habe auch Alkohol getrunken, ich bin trockene Alkoholikerin. Ich habe Drogen zu mir genommen, die nehme ich nicht mehr zu mir. Ich habe es durch meine Partnerin geschafft, irgendwo normal zu leben. Ich habe keinen Abschluss, nichts dadurch, durch die ganze Geschichte. Du hast es versucht zu verdrängen und zu verschieben und dann war der Anstoß dann deine Schwester, die gesagt hat, ich zeige ihn an, hast du gesagt, ich mache mit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Domian, ich wünschte, sie wäre niemandem getreten, weil die Art und Weise, sie hat mich belogen im Prinzip, sie hat mich belogen. Aber weißt du, was ich glaube, ich sage das mal jetzt so, ich glaube, wenn das auch jetzt für dich eine schwere Zeit ist, aber ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Zum einen erstmal, damit der noch eine saftige Zusatzstrafe bekommt. Das ist das eine. Aber das andere, was ich noch viel wichtiger finde, ist dein Befinden. Ja. Wahrscheinlich gehst du jetzt durch die Hölle im Moment. Ja. Aber wahrscheinlich muss man, wenn man so etwas Schlimmes erlebt hat, auch erstmal irgendwann nochmal durch die Hölle gehen, um wieder ein einigermaßen normales Leben zu führen. Denn das, was vorher stattgefunden hat, war ja reine Verdrängung. Und du hast dann auch noch die Folgen zu spüren bekommen, Drogen, Alkohol und so weiter. Ja. Vielleicht ist es genau das Richtige, dass du jetzt mal noch durch das Tal durch musst und das vielleicht auch auf diese Art und Weise einigermaßen ein wenig verarbeiten kannst. Ja. Außerdem finde ich das toll und mutig von dir, dass du es machst. Das muss ich sowieso sagen. Und die Strafe kann gar nicht hart genug sein für den Kerl, was der dir angetan hat, euch angetan hat, anderen Kindern angetan hat. Ja. Hast du Angst, dem nochmal zu begegnen? Das würde ja dann wahrscheinlich sein, ne, vor Gericht. Nein, das überhaupt nicht. Ich habe letztes Jahr ihm begegnet mit meiner Schwester zusammen und ich habe ihn mehr oder weniger zur Rede gestellt und das Gespräch haben wir auch aufgezeichnet. Also, Du hast zwei Kinder, sagst du? Ja. Lebst jetzt aber in einer lesbischen Beziehung? Ja. Hast du in der Zeit, als du mit einem Mann zusammen warst, überhaupt eine Befriedigung in der Sexualität finden können? Nein, gar nicht. Ich habe im Prinzip ganz auf Deutsch gesagt die Beine breit gemacht und ich habe nichts gespürt. Ist das denn heute jetzt mit deiner Partnerin besser? Ganz anders. Da kannst du die Sexualität genießen und dich auffallen lassen? Ja. Ja, super. Super. Das ist doch toll. Und die Kinder leben bei dir? Nein. Aufgrund meiner Geschichte, die ich hinter mir habe. Wo sind die Kinder? In der Pflegefamilie. Ah ja. So, Mel, also ich sag nochmal, ich finde das toll, was du machst im Moment. Und ich glaube, dass es letztendlich für dein Leben gut sein wird. Ich glaube, dass du da gestärkt rausgehen wirst. Ja. Ich sage das nicht nur aufgrund meiner Einschätzung, sondern auch aufgrund vieler Gespräche, die ich mit Frauen geführt habe, die so etwas hinter sich haben, was du gerade durchmachst. Ja, ich gucke dich oft und ich finde dich klasse, wie du den Menschen so hilfst und beistehst. Vielen Dank. Und auch Kompliment an dein Team. Ja, unbedingt. Unbedingt sehr nett. So, aber dennoch möchte ich auch, dass du mit meiner Psychologin jetzt nochmal sprichst, was so Zusatzhilfeleistungen anbelangt jetzt während der schweren Zeit, ob man da nicht vielleicht auch irgendwas noch machen kann. Mal sehen, was für eine Idee wir haben. Ja, danke. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, dass du da gut durchkommst und viel Glück in deiner Beziehung mit deiner Freundin. Danke, könnte ich vielleicht auch ein Autogramm machen? Ja, sagst du meiner Psychologin die Anschrift. Alles klar, ich bedanke mich. Okay, Mel, alles Liebe, tschüss. Wie ist das jetzt, Domian, werde ich zurückrufen? Du legst auf und du wirst zurückgerufen. Alles klar, okay, danke. Tschüss. Und wir machen weiter mit Nicole und Nicole ist 27. Nicole. Hallo, Nicole. Hallo. Hallo, du hörst mich. Ich höre dich. Das ist sehr schön. Nicole, was ist denn dein Thema, um was geht's? Mein Thema ist, das ist ein bisschen kompliziert. Ich bin jetzt mit meinem, sag mal, Ex-Freund zusammen, mit dem vor 10 Jahren schon zusammen war. Mhm. Und dem sein Problem ist, er mag mich zwar so, er hat mich auch gern, aber er kann nicht mit mir zusammen sein wegen meinen großen Brüsten. Wegen deinen großen Brüsten? Ja. Und die waren früher aber auch schon groß, oder? Nein. Nein? Nein. Ich muss dazu sagen, ich habe 4 Kinder in der Zwischenzeit gekriegt. Nur mal zur zeitlichen Einordnung. Wie lange warst du denn von ihm getrennt? 10 Jahre. 10 Jahre. Und damals, wie lange wart ihr zusammen gewesen? Oh Gott, ich muss 3 Wochen, 4 Wochen. Ach so, na gut, da war ja keine große Geschichte. Ich habe ihn mit 15 kennengelernt. Ja. Ich habe ihn gesehen und gesagt, wow, den musst du haben. Aber dann hast du nur 3 Wochen gekriegt. Genau. Ich habe auch nicht in dieser Stadt, wo ich war nur zu Besuch da gewesen. Okay, also da war ja nicht viel gelaufen damals. Dann lange Zeit nicht gesehen. Damals warst du noch sehr jung. Und wieso, du hast gerade erzählt, du hast Kinder bekommen und... Ja, ich hatte 4 Kinder bekommen in der Zwischenzeit. Und jetzt bin ich wieder in meine alte Heimat, sag ich mal, zurückgezogen. Habe ihn wieder getroffen und mich wieder in ihn verknallt und... Was ist denn jetzt mit den Brüsten los? Hast du dir die vergrößern lassen? Nein, das ist durch die Schwangerschaft irgendwie entstanden. Ach so, damals warst du noch so jung, als er dich kennengelernt hat? Ja, ich war und da, gewesen, ja, und da waren sie noch ziemlich klein. Ja. Und durch die Schwangerschaft sind die ziemlich groß geworden. Welche Körbchengröße hast du denn? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich denke mal, es ist schon E oder F. Ah ja. Ich habe selbst Probleme mit diesen Brüsten da und... Ja. Wie lange seid ihr jetzt schon wieder zusammen? Also, nee, wir sind jetzt nicht mehr zusammen. Wir waren 3 Monate zusammen gewesen und sind jetzt seit 4, 5 Monaten getrennt. Aber wir sind sehr, sehr, sehr gute Freunde. Also ein beständiges Hin und Her. Genau. Und der Grund, dass ihr nun jetzt wieder getrennt seid, sind das wirklich ausschließlich die Brüste? Meint er, ja. Glaubst du das? Ich weiß nicht. Ihr habt Sex miteinander gehabt? Ja. Wie war denn das? Schön. Und soweit du das dann einschätzen kannst, für ihn auch schön? Ich hoffe es mal. Ja, ja gut, aber man kriegt das so ein bisschen mit, wenn man nicht ganz von Sinnen da liegt und nur auch stöhnt, ja, kriegt man doch, auch mit. Doch, was? Ja, ich denke mal schon, doch, ja. Hm. Also es war schon schön, doch. Und er findet dich als Mensch toll? Er sagt jedes Mal, also so als Charakter super und als Mensch super, aber ihn stört halt diese Dinge da, diese Brüste da. Findest du sie auch störend? Du hast gerade eine Andeutung gemacht, ja. Ja, mhm. Auf jeden Fall, doch. Schon bevor er das gesagt hat oder jetzt erst durch seine... Nee, schon bevor er das gesagt hat. Ich habe auch schon mit meinen Krankenkasse, mit allen... Aber ich wollte schon eine Brustverkleinerung haben, aber ich bin alleinerziehend, weil ich kann es nicht alleine bezahlen. Ja. Ja, unter gewissen Umständen bezahlen die Krankenkassen das ja auch. Nein, machen sie nicht mehr. Ach so, wusste ich gar nicht. Ich habe von Neurologen, ich habe von allen schon Gutachten, ich krieg's nicht bezahlt. Liegt das jetzt an deinem Fall oder machen die das wirklich ganz grundsätzlich überhaupt nicht mehr? Weiß ich gar nicht. Wie ich mitgekriegt habe jetzt, meine Freundin, die hat sich für mich im Internet umgeschaut, die machen es allgemein nicht mehr. Wie viel wird denn das kosten bei dir, weißt du das? 4.000 Euro. 4.000 Euro. Also für dein Wohlgefühl, abgesehen jetzt mal von dem Mann, wäre das schon eine Sache, die du gerne machen würdest. Ja, ich meine, es ist ja nicht bloß dieser ästhetische Sichtpunkt, es ist auch, weißt du, wenn ich lange stehe, ich habe Kreuzschmerzen, ich habe Nackenschmerzen. Ja, klar. Es sieht auch so körpermäßig, es sieht einfach nicht schön aus. Weißt du, jeder Mann tut mich nur auf diese Titten, Brüste reduzieren. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass jeder da hinglotzt, entweder weil er scharf drauf ist oder weil er einfach nur gucken will, spannen will. Hast du die mal gewogen, wie schwer die sind? Nein. Wenn man solche Berichte im Fernsehen sieht, man immer ganz erstaunt, wenn die Frauen sagen, wir haben es gewogen und dann kommen da so, weiß ich, irgendwelche Kilozahlen raus. Ich versuche diese Dinge einfach nur zu ignorieren. Mir passt kein BH, gar nichts. Und ich möchte auch nicht in einen Übergrößenladen gehen. Das ist für mich, ich weiß auch nicht. So, jetzt haben wir ja eigentlich zwei Probleme. Ne? Wir haben die Brüste und wir haben den Typ. Genau. Wir haben den Typ. Heißt das, wenn nehmen wir mal an, die Brüste würden jetzt irgendwie kleiner operiert, dann wäre der mit wehenden Fahnen bei dir und würde sagen, Nicole, du bist meine neue Freundin, meine neue alte neue Freundin? Nee, eigentlich so denke ich mal nicht. Also das Kapitel ist schon abgeschlossen. So oberflächlich ist er nicht, nein. Das wäre auch ein bisschen schade, ne? Wenn es dann nur so einfach funktionieren würde. Deswegen glaube ich ja auch nicht, dass der sich ausschließlich wegen deiner Brüste sich von dir getrennt hat. Da sind auch noch andere Sachen im Spiel. Ich weiß. Ja, es kann vielleicht sein, die Kinder, die sind vielleicht auch ein großes. Ja, vielleicht passt es einfach nicht so richtig. Vielleicht seid ihr wirklich dafür geschaffen, gute Freunde zu sein, was ja vielleicht auf Dauer noch viel wertvoller ist, als wenn ihr da ein Liebespaar wärt. Ja, mag es sein, aber was ist denn, wenn ich doch an den Mann so tierisch hänge? Du hängst so und du wärst gerne mit ihm wirklich zusammen. Ja. Ist natürlich der Klassiker. Wenn der eine nicht will und der andere will, ist das immer schlimm und immer traurig. Wenn der eine gute Freundschaft will und der andere mehr will, ist es meistens schmerzhaft. Ja. Es sei denn, du kannst dich innerlich so umprogrammieren, dass du auch auf Freundin machst. Aber das ist meistens schwierig. Ich habe schon probiert es. Weißt du, wann das besonders schwierig wird? In dem Fall, wo der sich neu verliebt. Oh ja. Ne? Und wenn du wirklich eine nur gute, was heißt nur, wenn du wirklich die beste Freundin wärst, dann würde man sich freuen und würde gemeinsam reden, Mensch, wie ist die? Und erzähl mal und so. Ja, das könnte ich nicht. Das könntest du nicht, weil es dir wehtut. Ja, genau. Das ist es, genau. Ja. Also da glaube ich, wenn du wirklich noch sehr in den verliebt bist oder den liebst, du kennst den ja schon so lange, kann man gar nicht mal von lieben, verliebt sein reden, dass, so bitter das auch ist, dass die heilsame Lösung ist, sich erstmal eine Weile zurückzuziehen, ganz von der Person. Habe ich schon probiert, das geht. Ja, dann musst du es so lange machen, bis ich kann nicht mit, ich kann aber auch nicht ohne ihn. Tja. Du wirst es schon lernen müssen, wenn er eine neue Freundin hat. Mhm. Tja, dann wirst du es müssen. Dann bleibt dir ganz anders übrig. Ja. Nicole, und was die Sache mit den Brüsten anbelangt, ja, da müsstest du sehen, dass du perspektivisch irgendwie das doch schaffst, dass du dann eine Operation dir leisten kannst oder dass vielleicht doch die Krankenkasse irgendwann was, ich weiß es nicht, dass da was passiert, weil das ist schon eine Belastung, glaube ich. Übernimmt gar nichts. Ich habe 10.000 Gutachten von verschiedenen Ärzten und die machen gar nichts. Die Krankenkasse. Ich habe schon 20 Mal die Krankenkasse gewechselt und da läuft. Verstehe. So, aber was den Mann anbelangt, glaube ich, dass du keine guten Karten hast, wenn du da zu nah an dem Mann dran bleibst, weil es dir zu weh tut. Wenn du es nicht anders kannst im Moment, dann mach es, solange es geht und irgendwann wird es schon so krass werden, dass du von alleine sagst, nee, es geht nicht mehr. Meine Liebe, okay. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke. Tschüss. Mach's gut, ciao. Juhu, tschüss. Und hier ist der Gerhard. Gerhard ist 43. Hallo Gerhard. Hallo, grüß dich. Hallo Gerhard, was ist dein Thema? Jo, ich bin seit über 6 Jahren in eine Frau verliebt, bin mit der zusammen und die hat halt einen Manko, die ist verheiratet. Mhm. Aber du bist, was heißt, ihr seid zusammen? Ist das so eine heimliche Wochenendbeziehung oder? Ja, Wochenende wäre auch schön, es bezieht sich eigentlich mehr oder weniger auf 4-5 Stunden in der Woche. Ach so. Also die lebt voll und ganz noch in ihrer Beziehung? Genau, ja. Mhm. Die hat eine Tochter, die hat einen Ehemann, die haben zusammen ein Haus, ja, wo sie die Schulden abbezahlen, die ist also richtig involviert. Voll in einem Familienleben drin? Ja, genau. Mhm. Mhm. Du bist aber eigentlich solo? Ich bin solo, ja. Ich habe auch eine Beziehung hinter mir, 16 Jahre lang. Ja. Und auch Kinder? Keine Kinder. Keine Kinder, ja. Keine Kinder, nur ein Problem. Da ist mit dieser Frau, mit der ich jetzt eben diese Wochenbeziehung oder diese Beziehung drei Stunden. Diese Stundenbeziehung, so kann man sagen, ne? Ja. Mhm. Die ist auch unglaublich eifersüchtig, sodass ich auch meinen ganzen Freundeskreis, den ich früher hatte, ich hatte viele Freunde und... Wie bitte? Die ist auf deine Freunde eifersüchtig? Die ist eifersüchtig drauf, dass ich meiner Ex wieder begegnen könnte. Ach, was ist denn das für eine? Tja. Was ist denn das für ein Zustand? Die mutet dir seit 6 Jahren eine Stundenbeziehung zu. Ja. Hat da ihr warmes Nest, in dem sie sitzt mit Mann und Kind und Haus und weiß ich was alles. Mhm. Und die wagt es eifersüchtig zu sein, was du tust? Ich finde, du hast alles Recht der Welt, was du tust. Und wenn du 10-mal deine Ex treffen würdest, wäre das in Ordnung. Mhm. Was ist denn da los? Das lässt du dir gefallen? Ich bin halt unheimlich verliebt, kann man eigentlich sagen. Unheimlich verliebt, abhängig von ihr. Ja, das wollen wir mal so nennen. Wenn das 6 Jahre schon so geht, dann ist das aber eine gravierende Abhängigkeit. Sag mal, 6 Jahre, hat sich dann nicht irgendwie mal die Zeiten haben sich nicht ein bisschen gesteigert, dass ihr euch öfters mal seht? Geht das 6 Jahre so ein paar Stunden in der Woche nur? Ja, es war mal so, dass wir mal 3-4 Tage miteinander am Gardasee waren oder mal irgendwo anders und mal 3-4 Tage irgendwo beim Skifahren waren. Also darauf hat sich das dann so spezialisiert, ja. Mhm. Mhm. Ich gehe davon aus, dass du schon oft mit ihr darüber gesprochen hast, dass ihr ganz zusammenkommt. Ja, und sie sagt auch immer, wenn ich ihr finanziell das Leben bieten kann, dann kommt sie zu mir. Ach, guck mal. Sie ist verheiratet mit einem Ingenieur, der also auch recht gut Geld verdient. Die haben ein Haus zusammen und einen schönen Garten und was weiß ich was. Guck mal, das Luder an. Da geht's dir ums Geld. Was ist denn das? Ja, sie arbeitet nicht. Sie hat seit den letzten 10 Jahren nicht gearbeitet. Hm. Und sagt eben dann, gut, wenn du uns das Leben bieten kannst, wo ich auch nicht abgeneigt bin, gut, eine Frau muss ja nicht unbedingt arbeiten, wenn der Mann genügend Geld verdient. Also das ist schon. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin im privaten Briefdienst tätig. Im privaten Briefdienst, das heißt? Ich bin also auch selbstständig. Aber verdienst weniger als ihr jetziger Mann? Ich verdiene momentan noch weniger als ihr jetziger Mann, das ist richtig. Ja. Das heißt, die ist mit ihrem jetzigen Mann eigentlich nur zusammen, weil der Kohle hat? Ja gut, ich meine, die sind auch seit 16 oder 17 Jahren zusammen, haben eine Tochter miteinander. Okay, das ist das Übliche. Aber wenn du jetzt plötzlich einen Lottogewinn von ein paar Millionen machen würdest, wäre die sofort bei dir? Sie sagt es. Glaubst du es auch? Deswegen rufe ich an. Ich glaub's schon, obwohl wir beide uns erst 4 Minuten unterhalten, ich glaub's. Ich glaube, die wäre dann sofort bei dir. Hm? Ja. Hm. Erzählt die was über ihre Gefühle zu ihrem Mann? Ja, sie sagt, also sie hat mit ihrem Mann mehr oder weniger ein brüderliches Verhältnis, das sagt sie. Hm. Weil sie einfach gut, ich meine, ich hatte ja selber eine lange Beziehung mit einer Frau und mir ging es ja irgendwo auch genauso. Für mich war diese Frau... keine Frau, mit der man zusammenlegt, sondern ist eigentlich mehr wie eine Schwester. Mhm. Und dasselbe sagt sie jetzt auch von ihrem Mann. Ja. Sie sagt, das ist wie mein Bruder oder wie mein Kumpel, aber sie haben sexuell nichts miteinander, sagt sie mir. Gut, ja. Ich muss es glauben, ich kann nicht in ihr Schlafzimmer gucken. Ne? Ja. Wobei sie sogar getrennt schlafen. Wird vielleicht sogar so sein. Und das heißt, wenn sie kommt dann immer dich besuchen, bei dir zu Hause. sie kommt immer bei mir, sie kommt immer mich besuchen. Und dann geht's zur Sache. Ja, es geht dann klar, ich koche dann für uns und dann trinkt man ein Fläschchen Wein und dann geht's natürlich zur Sache, weil wir uns auch sexuell sehr, sehr extrem begehren. Also, Also du begehrst sie extrem und sie begehrt dich auch extrem. Ja. Ist das so im Bereich des Normalen eure Sexualität? Also normal, sage ich mal in Anführungszeichen, oder geht es auch so in Richtung SM-Sex? Nein, absolut nicht in SM-Sex. Nein, es ist schon die normale Sexualität, aber wenn sie da ist, es fängt schon an, ich rieche sie unheimlich gern. Also wir können uns beide gerne riechen, wo ich der Meinung bin, dass es auch schon so die Nähe zeigt zu jemandem, wenn man jemanden begehrt. Mhm. Dann, sie sagt zum Beispiel, sie kann ihren Mann nicht riechen. Das ist schon eine schlimme Voraussetzung, der Killer für eine sexuelle Verbindung, wenn man genau nicht riechen kann. Ich glaube ja auch, dass sie mir kein Mist erzählt, weil ich eben auch so eine lange Beziehung hatte und ich konnte meine Freundin auch nicht mehr riechen zum Schluss. Also, aber, wir halten mal fest, sie stellt die Bedingung, mit dir zusammen zu sein, wirklich insofern, dass es nur ums Geld geht. Nein, nicht nur ums Geld, sondern um eine gemeinsame Beziehung, weil sie Angst davor hat, dass wenn wir zusammen sind, dass wir irgendwo, dass ich sie nicht ernähren kann, dass ich ihr kein Leben bieten kann. Ja gut, aber da sind wir wieder beim... Sie möchte jetzt nicht mit einem neuen Elfer in der Gegend rumfahren und... Ja, aber da sind wir wieder beim Geld, ne? Also es geht um materielle Dinge. Es geht in dem Sinn um materielle Dinge, weil sie jetzt natürlich ein Nest hat, wo sie abgesichert ist. Hat die schon mal zu dir gesagt, ich liebe dich? Oh ja. Ja gut. Kann auch inflationär gebraucht werden. Sowas. Ja, gut, das ist auch so. Wie fühlst du dich denn in dieser, wie ich finde, merkwürdigen Konstellation? Einerseits will ich diese Frau haben, aber andererseits, ich merke halt, wie ich immer mehr vereinsame, weil ich habe mich ja von allen Freunden losgelöst. Mhm. Aber das habe ich immer nicht kapiert. Die hat Angst, dass du deine Ex wieder triffst. Und wieso musst du dich dann... Wir wohnen beide in einem Ort, in einem kleinen Ort, wo man sich einfach begegnen kann. Okay, aber warum musst du dann dich auch von deinen Freunden lösen? Weil einfach die Angst davor ist, dass die Freunde, weil die kannte ich ja auch früher mit meiner Ex zusammen. Ach so, dass es da Verbindungen gibt und... Genau, richtig. Ich verstehe. Da hat sie unheimlich Angst davor. Also sie und das machst du alles so mit? Ja. Darf ich dich du Waschlappen nennen? Einerseits ja. Einerseits ja, ne? Einerseits ja, andererseits soll ich aus diesem Grund von dieser Frau Abstand halten? Ja, aber hallo, du musst doch mal der mal ein bisschen die Grenzen aufzeigen. Wo sind wir denn? Du hast ein Recht auf dein eigenes Leben, so wie sie auch ihr Leben durchzieht. Ganz nach ihren Vorstellungen. Ich habe halt Angst davor, dass sie dann sagt, nee, wenn du mit deinen Freunden, weil sie auch immer droht damit, ne? Ja. Sie droht dann immer mit, wenn du mit dem und dem nochmal Kontakt hast, dann... Ja, das musst du riskieren. Das musst du, wenn du das nicht riskierst, bist du in dieser devoten Haltung und Rolle, in die du dich jetzt hineinmanövriert hast. Mhm. Weil die genau weiß, dass sie alles, wirklich alles mit dir machen kann. Mhm. Alles. Mhm. Die Frau regiert, die sagt, was sie will, und du parierst. In dem Moment, wo du dann anfängst, vielleicht dein eigenes Ding ein bisschen durchzuziehen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie zieht sich wirklich zurück und sucht sich irgendwo anders eine Affäre. Oder aber sie bekommt vielleicht auch ein bisschen Respekt vor dir und die Machtverhältnisse verändern sich ein klein wenig zu deinen Gunsten. Mhm. So sind die Machtverhältnisse eindeutig auf ihrer Seite. Du hast nichts zu melden. Aha. Na gut, und wenn sie dann sagt, nee, der ist nicht der Richtige, ich suche mir eine andere Affäre, dann weiß ich ja sowieso, sie hat es mit mir nicht ernst gemeint. Ne? Ja, Gerhard, ich möchte es dir nochmal so sagen, ich habe auch diese Vermutung, die Grundlage wird die Sexualität sein. Du bist für die ein scharfer Betthase, den sie sich ab und zu holen kann. Mhm. Aber letztendlich dein Herz, das, was du ausmachst als Mensch, glaube ich, interessiert dich nicht großartig. Es sei denn, du hast eine dicke Geldtasche dabei. Nee, eben das mache ich nicht. Ich mache halt mein Herz extrem auf. Also ich habe für Menschen noch nie mein Herz so weit aufgemacht. Ja, aber ich glaube, das interessiert die gar nicht. Ich glaube, die würde viel mehr interessieren, wenn du dein Portemonnaie weit aufmachen würdest, wenn da was drin wäre. Aha. Also ich kann dir nur sagen, die Sendung ist gleich rum, ich kann dir nur sagen, nur um, damit du auch ein bisschen mehr Selbstachtung wieder gewinnst. Ich, ja. Deine Rolle ist nicht die dollste, die du da ausführst. Poche mehr auf deine Rechte und treff dich mit deinen Leuten und organisiere dir auch ein Leben neben dieser Frau. Denn genau das tut sie ja auch. Ja, das ist richtig, weil genau... Gerhard, ich muss Schluss machen, die Sendung ist leider rum. Okay. Aber ich habe dir so meine grobe Meinung gesagt. Lass es dir nicht weiter bieten. In diesem Sinne, alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, schön. Tschüss. In der Technik heute hat Henrik Hage. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche Montag. Schönes Wochenende. Tschüss.